Der koreanische Schüler Choi Jang-hong wurde beim zweiten internationalen Kleinep-Klavierwettbewerb Moskau in Russland mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Am Wettbewerb, der nach dem Alter in zwei Klassen aufgeteilt stattfand, nahmen junge talentierte Klavierspieler aus mehr als 20 Ländern wie der DVRK, Russland, Weißrussland, China, Japan und Kanada teil. Im Endspiel der ersten Klasse vom 27. März bis zum 1. April spielte Choi Jang-hong mit ausgezeichneter Spieltechnik und feinem musikalischen Gefühl die weltberühmten Meisterstücke, die große Fähigkeit verlangen, ganz perfekt. Das Organisationskomitee des Wettbewerbes verlieh dem koreanischen Schüler den Sonderpreis und seiner Lehrerin Kim Jae-sil den Preis für den besten Lehrer. Der junge talentierte Klavierspieler kehrte am 6. April in Pyongyang zurück.